HR2 Kultur. Feature. Alexander von Humboldts unbekannter Kosmos. Kapitel 2. Humboldts Expeditionen nach Amerika und Asien. Feature von Hans Sarkovic. Nach dem Beschluss des französischen Directoire, eine Reise um die Welt mit drei Schiffen unter dem Befehl von Kapitän Baudin durchführen zu lassen, wurde ich vom Minister der Marine gebeten, die Gelehrten, die diese Expedition begleiten sollten, bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Ich machte mich schon bereit, nach Havre abzureisen, als Geldmangel den Plan zunichte machte. Ich entschied daraufhin, mich nach Afrika zu begeben, um das Atlasgebirge zu untersuchen. 2 Monate lang wartete ich in Marseille darauf, mich einschiffen zu können, doch eine Änderung der politischen Verhältnisse in Algier zwang mich, diesen Vorsatz aufzugeben, und ich begab mich auf diese Halbinsel, um den Schutz seiner katholischen Majestät für eine Reise nach Amerika zu erbitten, deren Gelingen die höchsten meiner Wünsche erfüllen würde. Alexander von Humboldt schrieb diese Sätze 1799 in seiner Lebensskizze für den spanischen König. Er hatte in Frankreich vergeblich darauf gewartet, seine kühnen Reisepläne verwirklichen zu können. Nur durch unglückliche Umstände waren sie zerstoben. Sein Vorhaben, die Welt zu umsegeln, war genauso gescheitert wie seine Versuche, sich General Bonapartes Expedition nach Ägypten anzuschließen oder zumindest nach Tunis zu gelangen. In Spanien hoffte er nun, die Genehmigung des Königs zu erhalten, um die amerikanischen Kolonien des Landes erforschen zu dürfen. Der 1769 in Berlin geborene Bergbauspezialist, Naturkundler und Geologe war dabei, sich einen Lebenstraum zu erfüllen. Nach dem Tod seiner Mutter hatten er und sein Bruder Wilhelm ein Vermögen geerbt, das es Alexander erlaubte, den Staatsdienst zu verlassen und endlich die so lange ersehnte große Reise in Angriff zu nehmen. Über den sächsischen Gesandten Philipp von Forell erhielt er Zugang zum spanischen Hof und konnte sein Anliegen erfolgreich vorbringen. Das war eine kleine Sensation, denn Ausländern und dazu noch protestantischen waren die spanischen Kolonien weitgehend verschlossen. Aber es gab gute Gründe für die Krone, Humboldt die Expedition zu erlauben. Oliver Lubrich von der Berner Universität fasst sie zusammen. Gemeinsam mit Thomas Nährlich gibt er Humboldt sämtliche Schriften heraus. Der spanische König, ebenso wie später der russische Zar, erhoffte sich von Humboldt praktische Ratschläge zur besseren Ausbeutung von Bodenschätzen. Was die Effizienzsteigerung angeht, aber auch was geologisch betrachtet die Vorkommen betrifft, Humboldt hat sich nicht ungeschickt als Experte in diesem Gebiet positioniert, der er ja auch war, als studierter Bergbaufachmann mit mehrjähriger Erfahrung im preußischen Bergdienst. Ich denke, das hat die Machthabenden eher interessiert als botanische oder zoologische Erkenntnisse, ganz zu schweigen von ethnografischen oder soziologischen Beobachtungen. Das heißt, von Humboldts Expertise konnte sich der Herrscher über dieses Kolonialreich auch nützliche Hinweise auf die Ausbeutung von Bodenschätzen erwarten. Im Ergebnis dann bekommt Humboldt den Passierschein, ein Visum, das sämtliche spanischen Kolonialverwalter vor Ort auch anwies, ihn nicht nur nicht zu behindern bei seinen Forschungen, sondern zu unterstützen. Für die Humboldt-Forscherin Ulrike Leitner von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften ist es der weltreisende Georg Forster gewesen, der die Leidenschaft für ferne Länder in dem damals gerade 20-Jährigen geweckt hatte. Äußerer Anlass war eine Exkursion auf die britische Insel. 1790 hatten Humboldt und Forster London, die Hauptstadt eines kolonialen Weltreichs, besucht. Das war gewissermaßen die Initialzündung für Humboldt, auf die er sich später immer wieder beruft. Der Anblick des Meers während dieser Reise und die Besichtigung tropischer Sammlungen führten ihm die häusliche Enge im preußischen Berlin vor Augen. Aber erst das Erbe der Mutter gab ihm dann die finanzielle Freiheit, seine große Reise, seinen Traum zu realisieren. Und er bereitete sich eben sehr lange darauf vor. Als es dann losging, 1799, zeigen die ersten euphorischen Briefe, dass er wirklich das Richtige gewählt hatte. Und er war immer, trotz aller Probleme und Anstrengungen unterwegs, war er eigentlich immer begeistert von der tropischen Natur und fasziniert von dem Fremden. Das hat ihn wirklich angezogen und das Gefühl der Freiheit. Er reiste mit einem wissenschaftlichen Programm. Er wollte Pflanzen und Fossilien sammeln, astronomische Beobachtungen machen und auch chemische untersuchen. Aber, wie er sagte, sein Hauptzweck sei das Zusammenwirken der Kräfte. Humboldt wollte, wie er später schrieb, Tatsachen zur Erweiterung einer Wissenschaft sammeln, die noch kaum skizziert ist und ziemlich unbestimmt bald Physik der Welt, bald Theorie der Welt, bald physikalische Geographie genannt werde. Das war ein anspruchsvolles Ziel, dem er sich in den nächsten 5 Jahren voll und ganz widmete, als er den Norden Südamerikas, Kuba, Mexiko und Teile der Vereinigten Staaten bereiste. Schon die Passage über den Atlantik wurde zum Abenteuer. Denn das hochverschuldete und militärisch angeschlagene Spanien, in dem Misswirtschaft und Korruption an der Tagesordnung waren, hatte sich mit Frankreich gegen Großbritannien verbündet. Als Humboldt mit der Korvette Pizarro den Hafen von Coruña im Nordwesten Spaniens verlassen wollte, war die Ausfahrt von 2 britischen Fregatten und einem Linienschiff blockiert. Nach 10-tägiger Verzögerung konnte die Reise endlich am 5. Mai 1799 beginnen. Nur dichter Nebel verhinderte vor Portugal, dass die Pizarro von britischen Kriegsschiffen aufgebracht wurde. Mehr als einmal war die Mannschaft gezwungen, alle Lichter an Bord zu löschen, um nicht entdeckt zu werden. Schließlich erreichte Humboldt am 19. Juni Teneriffa, sein erstes Ziel. Für seine Messungen hatte er eine eindrucksvolle Sammlung von Geräten mitgenommen. Oliver Lubrich? Er hatte kistenweise Geräte dabei, neueste Geräte, auf dem neuesten Stand der Technologie, Chronometer und Sextanten und Barometer und so weiter und so fort. Mehrere Dutzend Apparate, zum Teil in verschiedenen Ausfertigungen. Diese Instrumente benutzt Humboldt, um alles Mögliche zu messen. Die Temperatur, die Feuchtigkeit der Luft, die Zusammensetzung, die chemische Zusammensetzung der Luft, Erdmagnetismus und so weiter, die astronomische Bestimmung von Orten nimmt er vor. Er präzisiert die geografischen Angaben, Ortsbestimmungen, Höhen, Lagen und so weiter und so fort. Humboldt reiste nicht allein. In Paris hatte er den Botaniker Aimé Bonpland kennen und schätzen gelernt. Sie waren durch ähnliche Interessen verbunden und zerschritten sich auch nicht in schwierigen Situationen, von denen es während der Expedition genügend gab. Die beiden sind 5 Jahre zusammen unterwegs und eng befreundet. Kollegen forschen zusammen, reisen zusammen, bestehen auch Gefahren zusammen. Wobei im Reisebericht von Alexander von Humboldt wiederholt die Rede davon ist, dass quasi alle Missgeschicke, die passieren können, Bonpland widerfahren. Sie werden überfallen, Humboldt duckt sich, Bonpland erhält den Hieb oder Bonpland wird krank und die Expedition wird aufgehalten. Es muss eine bemerkenswerte Freundschaft gewesen sein, denn Bonpland war Humboldts einziger ständiger Begleiter auf der 5-jährigen Reise durch Amerika. Und er vollzog alle überraschenden Wendungen mit, manchmal sicherlich nicht ohne Murren. Als Oliver Lubrich den Expeditionsverlauf analysierte, war er überrascht, dass Humboldt nach keinem festen Plan vorgegangen war, sondern sich nach den aktuellen Gegebenheiten gerichtet hatte. So war es auch nicht vorgesehen gewesen, in Cumaná, das im heutigen Venezuela liegt, an Land zu gehen. Aber eine ansteckende Krankheit an Bord hatte den Kapitän gezwungen, den nächstliegenden Hafen anzulaufen. Was Humboldt nicht dem Zufall überließ, war sein Forschungsprogramm. Er hatte es vorher genau überlegt und auch in zahlreichen Briefen beschrieben. Ihm ging es nicht nur darum, Beiträge zu bestimmten einzelnen Disziplinen zu leisten, also etwa verschiedene neue Arten zu sammeln und zu beschreiben und zu dokumentieren, um sie dem Linnäischen System hinzuzufügen, als Botaniker, als Zoologe oder bestimmte geologische Beobachtungen anzustellen, sondern es ging um das Zusammenwirken der Kräfte. Humboldt hat ein von Anfang an disziplinenübergreifendes Forschungsprogramm. Er möchte verstehen, wie die Natur als System, als Komplex funktioniert. Heute würden wir sagen, ihn interessiert die Ökologie, das Zusammenwirken unterschiedlicher Faktoren, die Natur als ein komplexes System von Wechselwirkungen. Die ersten fast 1,5 Jahre seines Aufenthalts in Südamerika nutzten Humboldt und Bonpland für ausführliche Untersuchungen der Pflanzen- und Tierwelt in den Urwäldern. Immer wieder begegneten sie dabei auch indigenen Völkern, deren Rituale und Gebräuche sie mehr als einmal in Erstaunen setzten. Eine erste Zwischenbilanz seiner Reise zog Humboldt am 16. Oktober 1800 in einem Brief an den französischen Arzt und Chemiker Antoine François de Fourcroy. Der Brief wurde im Juni 1801 im Philosophical Magazine in London veröffentlicht, bald darauf auch in Deutschland. Humboldt war, als er den Brief schrieb, gerade wieder an seinen Ausgangsort Cumanar zurückgekehrt. Während der 16 Monate, die wir mit Bereisung des großen Landstrichs zwischen der Küste, dem Orinoco, dem Schwarzen und Amazonenfluss zubrachten, hat der Bürger Bonpland mit den Doubletten über 6000 Pflanzen getrocknet. Ich habe mit ihm an Ort und Stelle etwa 1200 Spezies beschrieben, worunter eine große Menge zu sein scheint, die noch nicht beschrieben ist. Wir haben Insekten, Schaltiere und Färbehölzer gesammelt. Krokodile, Seekühe, Affen, Zitterale, bei denen die Flüssigkeit lediglich galvanisch und nicht elektrisch ist, zergliedert. Wir haben viele Schlangen, Eidechsen, einige Fische und so weiter beschrieben. Ich habe eigentlich zwei Reisen unternommen. Eine nach den Missionen der Chaimas-Indianer zu Paria und die andere in das unermessliche Land nordwärts des Amazonenflusses zwischen Popayan und den Gebirgen des französischen Guyana. Ich besuchte alsdann die Gegend von Casiquiare, welche von den Idapaminaren bewohnt wird, welche bloß von geräucherten Ameisen leben. Ich drang bis zu den Quellen des Orinoco, bis jenseits des Vulkans von Duida vor, so weit, als es die Wildheit der Guaicas und Guaharibos Indianer gestattete. Ich fuhr den ganzen Orinoco hinab bis zur Hauptstadt von Guyana. Die Erde der Otomaken ist 3 Monate lang fast die einzige Nahrung dieser durch ihre bemalten Körper scheußlichen Nation. Diese Leute essen die erwähnte Erde so lange, als der Orinoco sehr hoch ist und man viele Schildkröten daselbst findet. Es ist eine Art von lättiger Erde. Und es gibt Leute, die 1 bis 1,5 Pfund des Tages davon verzehren. Ich füge für das Museum eine Tabaksdose eben dieser Otomaken und das Hemd einer Nation aus der Nachbarschaft der Piroas bei. Diese Dose ist sehr groß, eigentlich eine Schüssel, auf welche man eine Mischung von einer geriebenen und verwesten Mimosenfrucht nebst etwas Salz und gebrannten Kalk schüttet. Der Otomak hält die Schüssel in der einen Hand und in der anderen eine Röhre, wovon 2 Öffnungen in seine Nasenlöcher passen, um diesen stimulierenden Tabak dadurch einzuziehen. Dieses Werkzeug hat ein historisches Interesse. Es ist bloß bei den Otomaken und Omeguas im Gebrauch. Das Hemd der Nation in der Nachbarschaft der Piroas ist von der Rinde des Baums Marisna, der man weiter keine Zubereitung gibt. Hier wachsen also die Hemden auf den Bäumen. Die Beobachtung, dass indigene Gruppen Hemden aus Baumrinde trugen, scheint Humboldt so fasziniert zu haben, dass er noch mehrfach davon berichtete. So auch 1821 in der Zeitschrift The Kaleidoscope of Literary and Scientific Mirror, die in Liverpool erschien. Wir sahen am Abhange der Hernia Duida in Südamerika Hemdenbäume von 50 Fuß Höhe. Die Indianer schneiden die gewöhnlich 2 Fuß dicken Stämme in kleinere Stücke, von denen sie die rote faserige Rinde abzuschälen verstehen, ohne einen Einschnitt der Länge nachzumachen. Diese Rinde dient ihnen statt eines Kleides ohne Naht, welches das Ansehen starker Sackleinwand hat. Die obere Öffnung dient für den Kopf und 2 kleinere werden für die Arme an den Seiten eingeschnitten. Die Einwohner tragen diese Hemden besonders in der Regenzeit. Dazu passen die Mützen recht gut, welche die Blüten einer gewissen Palmenart bilden und die grobe Strickerei täuschend ähnlich sehen. Humboldt und seine Begleiter, die für den Transport der wertvollen Geräte und der Lebensmittel sorgten, waren wochenlang auf den Urwaldflüssen in dem heutigen Venezuela unterwegs. Sie benutzten Kanus, aber auch eine Piroge, die an ein Floß mit einer kleinen Hütte darauf erinnerte. Sie fuhren auf dem Orinoco, dem Rio Negro und dem Cassiquiare. Was wie eine Irrfahrt wirkte, hatte System. Humboldt wollte beweisen, dass die Flussgebiete des Rio Negro und des Amazonas zusammenhängen. Warum es so wichtig war, das zu wissen, erklärt Thomas Nährlich, Mitherausgeber von Humboldts sämtlichen Schriften. Man hatte erkannt, dass das aus den Anden stammende Wasser über den ganzen Kontinent durchaus in Orinoco und Amazonas eingeht, eingespeist wird und dann an unterschiedlichen Punkten dieses Kontinents wieder aus dem Kontinent, aus der Landmasse herausgeführt wird, indem ich einerseits im Norden durch den Orinoco, andererseits im Westen durch den Amazonas. Es musste also irgendwo diese Wasserscheide geben, an der das Wasser in die eine oder in die andere Richtung fließt. Und man hat durchaus auch schon vermutet, dass es eine Verbindung zwischen den beiden Wassersystemen, eine Flussgabelung irgendwo mal geben müsste, an der sich das auch entscheidet. Und Humboldt ist der Erste, der das durch Befahrung des Flusses nachgewiesen hat. Das ist der Cassiquiare, ein Flussarm eben, der Amazonas und Orinoco miteinander verbindet und das Wasser eben dann jeweils in unterschiedliche Richtungen aus dem Kontinent heraus transportiert. Er hat ja eben selber diese Flusssysteme befahren auf Pirogen, auf kleinen Kähnen und so weiter. Das hat natürlich auch soziale und politische Relevanz oder ökonomische Relevanz auch gehabt. Es ging auch darum zu erforschen, ob es eine schiffbare Verbindung gibt aus verschiedenen Regionen an die Küsten, um Güter und Menschen zu transportieren unter anderem. Von den Flüssen aus drang er in den Regenwald vor, um Pflanzen zu sammeln und Tiere zu beobachten. Auf Stichen und Gemälden, die nach der Forschungsreise entstanden, ist Humboldt im Regenwald, auf seinem Boot, im Zelt oder beim Marsch durch die Anden abgebildet worden. Immer korrekt gekleidet, im Stil seiner Zeit. Das muss gerade in den Tropen ein skurriler Anblick gewesen sein. Fast oder ganz nackte Indigene neben Humboldt im Gehrock mit Stock und Hut, der fast wie ein englischer Gentleman durch den Urwald stolzierte und seine goldglänzenden Messgeräte bediente. Wie sich die Nächte auf den Flussfahrten gestalteten, hat Humboldt im Januar 1807 beschrieben, in einem Brief an die Herausgeber der in Weimar erschienenen Zeitschrift Allgemeine geografische Ephemeriden. Nichts grenzt an die stille Majestät jener Tropennächte. Der Wald, Mimosen, Palmen, Hevea und Cäsalpinien drängt sich dicht an den Fluss. Man fährt lange mit dem Kanu am Ufer hin, bis man eine Stelle trifft, wo das Pflanzengewirr einem Raum lässt, ans Land zu steigen und seine Hängematten auszuspannen. Europäer haben keinen Begriff von diesen Hindernissen, welche die Vegetation der Kultur des Menschengeschlechts im Innern von Südamerika setzt. Die wildesten Völkerstämme, wenn sie nicht Savannen bewohnen, werden zum Gartenbau gezwungen. Sie müssen Pisang und Aromaten und Jatropha bauen, weil das Dickicht der Wälder sie hindert, als Jäger zu leben. Missionsniederlassungen liegen nur etwa 1000 Toisen voneinander entfernt. Und kaum hat man einen Landweg von einer zur anderen eröffnen können. Die ewigen Äquatorialregen hindern das Abbrennen der Waldungen. Und das Menschengeschlecht muss in Menge noch sehr zunehmen, ehe es dort Herr der Pflanzenschöpfung wird. Die Indianer rudern mit grenzenloser Anstrengung stromaufwärts, 15 Stunden lang. Man fährt um 2 bis 3 Uhr morgens ab und bleibt bis 6 Uhr abends auf dem Fluss, das heißt bis zur einbrechenden Nacht. Wir waren 3 weiße Menschen und 14 bis 15 kupferfarbene Indianer. Kaum landet man an, wo die Waldung etwas lichter ist, so schafft man sich Raum durch Weghauen der Zweige und der rankenden Pflanzen. Die Instrumente und die Petacas, Koffer von Rindslieder, unseren Schachteln ähnlich, werden in die Mitte gesetzt. Umher spannt man die Hängematten aus, in denen man vor den furchtbaren Schlangen gesichert ist, die abgerechnet, welche sich von oben von den Bäumen herablassen. Wo die Bäume fehlten, an sandigen Ufern, wo der Fluss sein Bett nicht ganz ausfüllt und wo man es nicht wagt, sein Kanu zu weit zu verlassen, schliefen wir auf platter Erde, auf einem ausgebreiteten Tierfell. Von den zahllosen Moskitos, von denen zu verschiedenen Stunden verschiedene Gattungen erscheinen und die man ohne sie zu sehen am Stich nach der Art des Schmerzes unterscheidet, sage ich Ihnen nichts. Reisende, die bloß in Westindien oder an den Küstenländern in Südamerika oder in Peru waren, kennen diese grenzenlose Plage nur durch Erzählung anderer. Im vollen Maß empfindet man dies Übel nur in der Flusswelt am Magdalenenfluss, am Orinoco und Casiquiare, nicht am Rio Negro. Denn überall, wo schwarzes, kaffeebraunes Wasser fließt, gibt es keine Krokodile, keine Moskitos und angenehme Kühlung. Die ersten Wochen erschöpft man seine Einbildungskraft mit Anstalten, sich vor diesen Plagen zu schützen. Nach Monaten fühlt man, dass alle Gegenmittel umsonst sind. Kaltes Wasser lindert die Geschwulst. Aber das Flusswasser ist zu 22 Reaumur warm und der Blutdurst der Krokodile, die man nicht mit dem Alligator verwechseln muss, wie der Biss des Karaibenfisches oder Piranhas, verbieten meist das Baden. Unsere Hängematten und die des Mönchs, denn ein Franziskanermönch ist ein schützender Begleiter, werden in der Mitte ausgespannt. Den äußeren Rand nehmen die Indianer ein. Noch weiterhin schürt man Feuer an, um den Jaguar abzuhalten. Ein Augenblick großer Gefahr ist, wenn durch nächtliche Regen jene Feuer erlöschen. Man muss dann den ganzen Regen in der Hängematte abwarten, da die Krokodile, welche an das Ufer kommen, einen hindern, das Kanu zu suchen. Das Geschrei der Waldtiere ist dann unbeschreiblich und gibt der Szene einen Charakter romantischer Wildheit. Krokodile und sicher auch Alligatoren, Piranhas und Jaguare. Für einen unerfahrenen Europäer scheint es in dieser Zeit höchst gefährlich gewesen zu sein, den tropischen Regenwald zu erkunden. Aber alles halb so schlimm, meint der Landschaftsökologe Heinz Veit, der an der Berner Humboldt-Ausgabe mitgearbeitet hat. Sein Forschungsgebiet ist die Rekonstruktion vergangener Umweltbedingungen. Dazu hält er sich regelmäßig in Südamerika auf. Sicherlich das größere Risiko damals und vielleicht das größte Risiko waren einfach Krankheiten, denen er ausgesetzt war, ob das Malaria, Dengue oder was es da alles noch für denkbare tropischen Krankheiten gibt, die er offensichtlich recht unbeschadet überstanden hat. Also da war er anscheinend eine relativ robuste Natur. Das sehe ich als die Hauptgefahren. Eigentlich, was er sonst immer beschreibt, dass er ein Boot kentert und da Krokodile um ihn schwimmen oder dass er ein Jaguar begegnet, das sind eigentlich normale Sachen, denen man auch heute konfrontiert ist, wenn man dort arbeitet. Ich glaube, er hat es hervorragend verstanden. Er war ja ein Mega-Kommunikator. Das einfach in seine wissenschaftlichen Berichte mit einzuflechten und damit sein Publikum zu begeistern. Humboldt streute gern eigene Erlebnisse und Anekdoten in seine Texte ein, um sie auszuschmücken und anschaulicher zu machen. War er deshalb mehr Schriftsteller als Wissenschaftler? Für Literaturwissenschaftlerin Jutta Müller-Tamm von der Freien Universität Berlin ist das kein Gegensatz. Selbstverständlich ist Humboldt Schriftsteller gewesen, wobei ich das nicht als Alternative formulieren würde. Er war also nicht nur Wissenschaftler und auch Schriftsteller, sondern er war gerade als Wissenschaftler Schriftsteller. Zur Literatur gehören ja nicht nur fiktionale Genres, also nicht nur Romane und Novellen, sondern auch pragmatische Gattungen wie Reisedarstellungen oder Naturschilderungen. Dieser Bereich, in dem sich Humboldt schriftstellerisch betätigte, hat im Lauf des 19. Jahrhunderts, also im Zug eben des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, deutlich an Bedeutung gewonnen. Was aber jetzt das Verhältnis von Wissenschaftler und Schriftsteller in dieser Person betrifft, könnte man sagen, dass Humboldt, je weniger er im Lauf des Lebens als produktiver Wissenschaftler hervortrat, desto mehr als Schriftsteller wahrgenommen wurde und dann eben zu einem deutschen Nationalschriftsteller, zu einem Klassiker, der Goethes Nachfolge angetreten hat, empfunden wurde. Während seiner Reisen hielt Humboldt in seinen Tagebüchern und in seinen zahlreichen Briefen das fest, was ihm neben dem Messen und Sammeln wichtig war. Seine Briefe sind zum Teil kleine Chroniken, die er weltweit in Zeitschriften veröffentlichen ließ. Sie sind in der Berner Humboldt-Ausgabe zusammen mit seinen anderen Aufsätzen neu ediert worden. Einige dieser Briefe hat Humboldt für seine späteren Publikationen verwendet. Auf seiner Orinoco-Reise und überhaupt während seiner Amerika-Reise betreibt Humboldt, man könnte sagen, einerseits Forschung in allen möglichen Fachbereichen, Disziplin. Er beobachtet und dokumentiert Pflanzen, die als Arten den europäischen Botanikern noch nicht bekannt waren, um sie dann dem System der Linnäischen Klassifikation hinzuzufügen. Er beobachtet und beschreibt Tiere, insbesondere solche, die besonders exotisch sind, die Seekuh, den Fettvogel, den Kondor und so weiter. Er studiert die Bräuche, die Lebensweisen indigener Völker im Hinterland. Er misst durch astronomische Ortsbestimmungen den Verlauf der Flüsse und die Lage von Orten und setzt diese Beobachtungen und Messungen um in Kartografie. Und man könnte sagen, andererseits versucht er, seine verschiedenen Beobachtungen zu integrieren, um die Natur als ein System von Wechselwirkungen zu begreifen. Es war ein Zufall, aber ein wahrscheinlich glücklicher Zufall, dass Alexander von Humboldt besonders artenreiche Regionen in Südamerika bereiste. Sein frischer Ruhm als Forscher und Weltreisender eilte Humboldt bei diesem Teil seiner Reise voraus und war vor ihm in Santa Fe de Bogotá, wo er und Bonpland den berühmten Botaniker und Mathematiker José Celestino Mutis einen Besuch abstatten wollten. Mutis war ein Vertreter des kopernikanischen Weltbilds und hatte sich deshalb vor der Inquisition rechtfertigen müssen. In seinem Heimatland Spanien und in den spanischen Kolonien war er als Wissenschaftler hoch geachtet. Unsere Ankunft in Santa Fe glich einem Triumphzug. Der Erzbischof hatte uns seinen Wagen entgegengeschickt. Mit demselben kamen die Vornehmsten der Stadt. Man gab uns ein Mittagsessen, 2 Meilen von der Stadt, und wir zogen mit einem Gefolge von mehr als 60 Personen zu Pferd ein. Da man wusste, dass wir Mutis zu besuchen kamen und dieser durch sein hohes Alter, sein Ansehen bei Hofe und seinen persönlichen Charakter in der ganzen Stadt in außerordentlicher Achtung steht, so suchte man seinetwegen unserer Ankunft einen gewissen Glanz zu geben und ihn in uns zu ehren. Der Vizekönig darf in der Stadt, der Etikette nach, mit niemandem essen. Er war aber gerade zufällig auf seinem Landsitz Fucha und lud uns dahin zu sich ein. Mutis hatte uns ein Haus in seiner Nähe einrichten lassen und behandelte uns mit ausnehmender Freundschaft. Er ist ein ehrwürdiger alter Geistlicher von beinahe 72 Jahren und dabei ein reicher Mann. Der König zahlt für die botanische Expedition jährlich 10.000 Piaster. Seit 15 Jahren arbeiten 30 Maler bei Mutis. Er hat 2.000 bis 3.000 Zeichnungen in Großfolio. Nächst der von Joseph Banks in London habe ich nie eine größere botanische Bibliothek als die mutisische gesehen. Ungeachtet der Nähe des Äquators ist das Klima hier empfindlich kalt, wegen der schon erwähnten hohen Lage. Ich bin bei den Flussausdünstungen und den entzündungserregenden Moskitostichen völlig gesund geblieben. Aber der arme Bonpland bekam auf dem Wege von Honda nach Santa Fe wieder das 3-tägige Fieber. Dies nötigte uns, 2 volle Monate bis zum 8. September 1801 in der Stadt zu bleiben. Ich maß indes die umliegenden Berge, von denen mehrere 2000 bis 2500 Toisen hoch sind, besuchte den See Guatavita, den Wasserfall Tequendama, der wegen der Menge seines Wassers außerordentlich schön, aber nur 91 Toisen hoch ist, die Steinsalzgruben von Zipagira und so weiter. Sobald Bonpland wiederhergestellt war, verließen wir Santa Fe und sind jetzt auf dem Weg nach Quito. Wir wollen durch Ibagua und die Schneegegenden von Quiridiu über die Anden gehen. Ich schreibe diese Zeilen am Fuß der Kordilleren, die ich in 3 Tagen besteige. Wir sind mehr zu Fuße als auf unseren Maultieren. Aber diese Art zu reisen bekommt uns wohl. Und wir sind sehr gut mit allem Nötigen versehen. In einem Bericht, der 1836 zuerst im New Yorker Family Magazine erschien und danach in Cottas Morgenblatt, schilderte Humboldt, unter welchen Strapazen sie die Anden als Teil der amerikanischen Kordilleren überwunden hatten. Als wir im Monate Oktober 1801 zu Fuß und mit 12 Ochsen, welche unsere Instrumente und Sammlungen trugen, das Quindío-Gebirge bereisten, litten wir sehr viel durch die beständigen Platzregen, denen wir die 3 oder 4 letzten Tage bei unserem Herabsteigen von dem westlichen Abhange der Kordilleren ausgesetzt waren. Der Weg führt durch ein sumpfiges, mit Bambusschilf bedecktes Land. Die Stacheln, womit die Wurzeln dieser gigantesken Grasart bewaffnet sind, hatten unsere Fußbekleidung so sehr zerrissen, dass wir genötigt waren, wie alle Reisende, die sich nicht von Menschen auf dem Rücken tragen lassen wollen, barfuß zu gehen. Dieser Umstand, die beständige Feuchtigkeit, die Länge des Weges und die Muskelkraft, welche man, um auf dichtem und schlammigem Ton zu gehen, anwenden muss, und die Notwendigkeit, durch sehr tiefe Gießbäche von äußerst kaltem Wasser zu waten, machen diese Reise gewiss äußerst beschwerlich. Aber in so hohem Grade sie das auch ist, so hat sie doch keine der Gefahren, womit die Leichtgläubigkeit des Volks die Reisenden schreckt. Der Pfad ist freilich schmal, aber die Stellen sind sehr selten, wo er an Abgründen entlang führt. Da die Ochsen immer ihre Beine in dieselben Fußstapfen stellen, so bildet sich dadurch eine Reihe von kleinen Gräben, welche den Weg durchschneiden und zwischen denen eine sehr enge Erderhöhung sich ansetzt. Bei starkem Regen stehen diese Dämme unter Wasser. Und der Gang des Reisenden wird nun doppelt unsicher, da er nicht weiß, ob er auf den Damm oder in den Graben seinen Fuß setzt. Da nur wenige wohlhabende Personen in diesen Klimaten die Gewohnheit haben, 15 bis 20 Tage hintereinander und auf so beschwerlichen Wegen zu Fuß zu gehen, so lässt man sich von Menschen tragen, welche sich einen Sessel auf den Rücken gebunden haben. Da es beim gegenwärtigen Zustande der Straße über den Kindiu unmöglich wäre, sie auf Mauleseln zurückzulegen. Man spricht daher in diesem Lande von Reisen auf dem Rücken eines Menschen, wie man anderwärts von einer Reise zu Pferd redet. Auch verbindet man gar keine erniedrigende Vorstellung mit dem Gewerbe des Cargueros. Und die, welche es treiben, sind keine Indianer, sondern Metis und manchmal sogar Weiße. Die Cargueros tragen gewöhnlich 6 bis 7 Arrobas, also 75 bis 80 Kilogramm. Und manche sind so stark, dass sie bis auf 9 Arrobas aufladen. Bedenkt man die ungeheure Anstrengung dieser Unglücklichen, welche oft 8 bis 9 Stunden täglich in dem Gebirgslande zurücklegen, weiß man, dass ihr Rücken manchmal wundgedrückt wird, wie der Rücken der Saumtiere, und die Reisenden oft grausam genug sind, sie, wenn sie krank werden, mitten im Wald liegen zu lassen, weiß man überdies, dass sie auf einer Reise von Ibagué nach Karthago in einer Zeit von 15 und selbst von 25 bis 30 Tagen nicht mehr als 12 bis 14 Piaster gewinnen, so begreift man kaum, wie alle starken jungen Leute, die am Fuß dieser Gebirge wohnen, dieses Gewerbe der Cargueros, eines der mühseligsten von allen, denen sich die Menschen ergeben, freiwillig wählen können. Diejenigen, welche sich auf dem Sessel eines Carguero tragen lassen, müssen mehrere Stunden hintereinander unbeweglich und rückwärts den Körper gesenkt dasitzen. Die geringste Bewegung würde den, der sie trägt, stürzen machen. Und ein Sturz ist hier umso gefährlicher, da der Carguero in zu großem Vertrauen auf seine Geschicklichkeit oft die steilsten Abhänge wählt oder auf einem schmalen und glitschigen Baumast über einen Waldstrom setzt. Indes sind Unglücksfälle sehr selten und müssen, wo sie auch geschehen sind, der Unklugheit der Reisenden beigemessen werden, welche durch einen Misstritt ihres Carguero erschreckt von ihrem Sessel herabgesprungen sind. Humboldt und sein Begleiter Bonpland ließen sich von keinen Cargueros tragen. Sie vertrauten ihren eigenen Kräften und vor allem ihren Füßen, die es in den Felsen nicht leicht hatten, Tritt zu fassen. Nach seinem langen Aufenthalt in den tropischen Regenwäldern, bei dem neben ausführlichen Messungen die Pflanzen- und Tierwelt im Mittelpunkt gestanden hatte, erlebte er in den Anden etwas ganz anderes. Er begegnete der alten Hochkultur der Inkas, die im 16. Jahrhundert untergegangen war. Von ihrer früheren Bedeutung zeugten nur noch wenige Monumente. Oliver Lubrich? Humboldt kann Straßen der Inka und Festungsbauten betrachten. Er zeichnet diese architektonisch zum Teil und diese Zeichnungen werden dann in Stiche umgesetzt. Und er denkt beispielsweise darüber nach, indem er die Straßen der Inka mit jenen der Römer vergleicht, inwiefern diese partielle Hochentwicklung zu verstehen sei. Also warum konnten die Inka so haltbare und quasi fortschrittliche Straßen und Festungen bauen, während in anderen Bereichen der Kultur, also etwa der Schrift oder der Religion, keine entsprechenden Entwicklungen zu beobachten sind. Humboldts Erklärung ist die, es handelte sich eben um autoritäre Theokratien, ebenso bei den Azteken, in denen zwei Bereiche der Gesellschaft besonders stark ausgebildet waren, eben das Religiöse, also alles, was mit dem Priesterwesen, etwa auch der Zeitrechnung, dem Kalendersystem und so weiter zu tun hat, und andererseits das Militärische. Während in anderen Bereichen eine, jetzt nach der damaligen Vorstellung, eine vergleichsweise hohe Entwicklung nicht festzustellen war. Also er kann in den Anden eine alte Zivilisation studieren und diese ins Verhältnis setzen zu den antiken Zivilisationen der alten Welt, also zu den Zivilisationen der Ägypter, Griechen und Römer. Was Humboldt hier betreibt, ist gewissermaßen eine globale kulturwissenschaftliche Komparatistik. Das ist charakteristisch für ihn, dass er jeweils das vor Ort Beobachtete für sich genau zu erforschen versucht und zugleich global vergleicht. Neben ihren historischen und ethnografischen Studien setzten Humboldt und sein Begleiter Bonpland ihre geografischen Exkursionen fort. Der Höhepunkt ihrer Expedition sollte die Besteigung des Chimborazo werden, der damals als der höchste Berg der Welt galt. Die 8000er im Himalaya lagen noch außerhalb des Sichtfelds der Europäer. Im Vergleich mit dem Mount Everest ist der Chimborazo zwar kein Zwerg, aber die rund 6300 Meter, die zu Humboldts Zeiten noch nicht exakt bestimmt waren, zählen heute nur noch zum oberen Mittelfeld. Für ungeübte Bergsteiger wie Humboldt und Bonpland es waren, stellten die klimatischen Bedingungen die größte Herausforderung dar. Aber das war nicht der Grund, warum sie den Gipfel trotz aller Anstrengungen nicht erreichten. Der uruguayische Schriftsteller Eduardo Galeano, der durch seine Geschichte der kolonialen Ausbeutung Lateinamerikas bekannt geworden ist, versuchte in seiner Trilogie Erinnerung an das Feuer nachzuempfinden, wie Humboldt und Bonpland die Besteigung des Chimborazo erlebt haben könnten. Sie klettern über Wolken, über Schneeschluchten, klammern sich an den zerklüfteten Leib des Chimborazo und zerschrammen sich an den nackten Felsen die Hände. Die Maultiere mussten sie auf halber Höhe stehen lassen. Humboldt schleppt einen Rucksack voll Steine, die vom Ursprung der Anden erzählen, als die Erde die Kordilleren einst unter entsetzlichem Würgen aus ihrem glühenden Bauch spie. In 5000 Meter Höhe fängt Bonpland einen Schmetterling. Und noch weiter oben unglaublicherweise eine Fliege. Und trotz der Eiseskälte, der Bergkrankheit, des ständigen Ausrutschens und des aus Augen, Zahnfleisch und gesprungenen Lippen rinnenden Blutes geben sie nicht auf. Nebel verdichtet sich um sie und sie tappen blind den Vulkan hinauf, bis das Licht den Nebel wie eine Axt zerhackt und den verblüfften Bergsteigern den Gipfel, den hohen weißen Turm enthüllt. Ist es auch? Ist es auch wahr? Bisher ist noch nie ein Mensch so nah an den Himmel herangekommen. Und es heißt ja, auf den Dächern der Welt sprengen am hellen Mittag Pferde auf den Wolken und auf die bunten Sterne zu. Ist dieser Eissturm zwischen dem nördlichen und dem südlichen Himmel nicht nur eine Fata Morgana? Gaukeln ihnen ihre wunden Augen auch nichts vor? Humboldt ist in einem Lichtrausch, intensiver als jedes Delirium. Wir bestehen aus Licht, empfindet er. Wir, die Erde und die Zeit bestehen aus Licht. Und er möchte es unbedingt sofort seinem Freund Goethe in dessen Haus in Weimar erzählen. Obwohl sie nicht bis zum Gipfel gelangt waren, hatten Humboldt und seine Begleiter einen neuen Höhenweltrekord aufgestellt. Kein Mensch vor ihnen hatte eine solche Höhe beim Besteigen eines Berges erreicht. Humboldt wurde bewundert und gefeiert. Oliver Lubrich? Seine Reise war bereits während Humboldt noch unterwegs war, legendär geworden. Er schickte regelmäßig Berichte nach Europa, wo diese in Zeitungen, Zeitschriften veröffentlicht wurden. Das heißt, die europäische Öffentlichkeit konnte Anteil nehmen an seiner Expedition, während er noch unterwegs war. Und in seinem Tagebuch beschreibt er zum Beispiel, wie in einem Andendorf in Calpi, als er zum Chimborazo kommt, um diesen dann wenig später zu besteigen, die Einheimischen eine Art Fest aufführen und ein einheimischer Sänger von Humboldts Reise singt. Das heißt, so ähnlich wie Odysseus, ja, bei den Phäaken am Hof von Alkinoos und Nausikaa, wo auch schon ein Sänger von seinen eigenen Abenteuern singt, wird er quasi zum Gegenstand von Mythologie, bevor er überhaupt nach Hause zurückgekehrt ist. Also Humboldts Reise ist bereits legendär, und das legendärste aller Ereignisse ist nun die Besteigung des Chimborazo. Vom Chimborazo reisten sie über Lima und Guayaquil im heutigen Ecuador nach Mexiko, wo sie 11 Monate blieben. Den Abschluss bildete nach einem weiteren Besuch Kubas die Begegnung mit dem amerikanischen Präsidenten Jefferson. Am 30. Juni 1804 fuhren sie von Delaware in den USA nach Bordeaux, wo sie am 1. August eintrafen. Humboldt begann zuerst in Berlin und dann in Paris, seine Forschungsergebnisse auszuwerten und seine ersten großen Berichte zu veröffentlichen. Bis 1827 verbrachte er die meiste Zeit in der französischen Hauptstadt. Dann rief ihn der preußische König zurück. In Berlin war Humboldt eine Sensation. Zu seinen Vorlesungen in der neu gegründeten Universität und zu seinen öffentlichen Vorträgen in der Singakademie strömten die Menschen. Der Frankfurter Spötter Ludwig Börne mischte sich unter die Zuhörer und berichtete in Briefen an seine Freundin Jeanette Wohl über den gewaltigen Zulauf. Als er bei einer Gesellschaft selbst mit Humboldt sprechen konnte, fand er ihn reichlich skurril. Gestern habe ich endlich Humboldt kennengelernt. Er kam abends zu Mendelssohn. Er spricht unaufhörlich und sehr angenehm. Die ganze Gesellschaft aus mehr als 30 Personen bestehend, Herren und Damen, bilden einen Kreis um ihn und hörten ihm zu. Das scheint er gewohnt zu sein. Er fällt sehr strenge und scharfe Urteile. Von 9 bis 11 Uhr sprach er in einem Fort, sodass schicklicherweise ein anderer gar nichts reden konnte. Es gefiel mir fast nicht. Humboldt hatte sich immer gewünscht, noch nach Asien zu reisen, um seine vergleichenden Forschungen fortsetzen zu können. Er dachte dabei vor allem an Indien und den Himalaya. Aber es wurde Russland. Der Osteuropa-Historiker Karl Schlögl, der Humboldt einmal ein wildes Tier der Erfahrung genannt hat, erläutert, wie es zu dieser Reise kam. Man muss im Auge behalten, dass die Regierungszeit Nikolaus I., die ja insgesamt immer so als Zeit der Reaktion dargestellt wird, was zusammenhängt mit den Interventionen in die Revolution 1848. Es war aber gleichzeitig eine Zeit des verhaltenen Aufbruchs. Man wollte herausfinden, wie steht es um die Rohstoffvorkommen, insbesondere um die sozusagen den Ausbau der metallurgischen Industrie im Ural und im Altai. Wie kann sozusagen die industrielle Modernisierung unternommen werden. Allerdings, und das war die Hoffnung, eine Modernisierung und Industrialisierung, ohne dass man sich die Sprengkraft der sozialen Frage, die man im Westen Europas beobachtet hatte, mit an Bord nimmt. Also eine Modernisierung à la Russe, wenn man so will. Als Humboldt in einem Brief an Kankrin sein Interesse bekundet hatte, eine Expedition nach Sibirien zu leiten, sagte ihm die russische Regierung eine weitgehende Unterstützung zu. Als seine Begleiter wählte Humboldt den Chemiker und Mineralogen Gustav Rose, der später einen ausführlichen Reisebericht veröffentlichte, und den Biologen Christian Gottfried Ehrenberg, der sich um die Tier- und Pflanzenwelt kümmern sollte. Am 12. April 1829 brachen Humboldt und sein Team in Berlin auf. Humboldt und seine Begleiter wurden mehrfach vom Zaren in Petersburg empfangen. Wohin sie auch kamen, behandelte man sie nicht wie Wissenschaftler, sondern wie Staatsgäste. Humboldt wurde mit Orden geschmückt, mit Diplomen ausgezeichnet und mit Festen geehrt. Das hatte seinen Preis. Karl Schlögl? Ja, es gibt ja diese Abmachung, dass er nur über die tote Natur, wie es heißt, berichten und schreiben soll, dass er keine Innenansicht des Zarenreiches, der sozialen und politischen Verhältnisse abliefern soll. Und viele Forscher behaupten heute aufgrund der Tagebücher, dass er zu weit gegangen sei in diesen Zugeständnissen. Es ist in der Tat anders als bei der Amerikareise, die ja auch zu erheblichem Maße ein privates Unternehmen war, die er selbst finanziert hat. Die russische Reise war ja vom Hof finanziert. Ich glaube aber, wenn man genau hinguckt, findet man doch direkte und zwischen den Zeilen gemachte Bemerkungen über den Zustand des Reiches. Er ist mehrfach auf der Reise den Verbannten begegnet, die auf dem Weg in die Katorga, also in die Zwangsarbeit nach Sibirien, waren. Er hat sich speziell eine Gruppe von Polen, dessen Name auch überliefert ist, Witkiewicz, eingesetzt und hat um Gnade gebeten beim Zaren selbst. Und es gibt Hinweise sozusagen auf die Ineffizienz der Produktionsform, das heißt der Ineffizienz und Unproduktivität der leibeigenschaftlichen Arbeit im Unterschied zur modernen Form der Lohnarbeit. Man kann das auch als Kritik sozusagen des allgemeinen Zustandes interpretieren. Humboldt hat die Ergebnisse seiner Expedition in zwei großen Buchpublikationen festgehalten, die 1831 und 1841 erschienen. Einzelne Berichte veröffentlichte er auch in Zeitungen und Sammelbänden, wie seine Betrachtung über die Steppen und Wüsten, die 1829 auf Russisch von einem Moskauer Blatt gedruckt wurde. Auf dem Bergrücken von Mittelasien, zwischen dem Altai und Mustaik, von der chinesischen Mauer an bis gegen den Aralsee in einer Länge von 1000 Meilen, breiten sich die höchsten und größten Steppen der Welt aus. Einige sind Grasebenen, andere, mit saftigen, immergrünen, gegliederten Kalipflanzen geschmückt, viele vornleuchtend, von flechtenartig aufsprießendem Salz, das ungleich wie frisch gefallener Schnee den lättigen Boden deckt. Diese mongolischen und tatarischen Steppen scheiden die uralte, langgebildete Menschheit in Tibet und Hindustan von den rohen nordasiatischen Völkern. Auch ist ihr Dasein von mannigfaltigem Einfluss auf die wechselnden Schicksale des Menschengeschlechtes gewesen. Sie haben die Bevölkerung gegen Süden zusammengedrängt, haben mehr als das Schneegebirge von Srinagar und Gorka den Verkehr der Nationen gestört und im Norden unwandelbare Grenzen gesetzt der Verbreitung milderer Sitten und des schaffenden Kunstsinns. Aber nicht als hindernde Vormauer allein darf die Geschichte die Ebene von Innerasien betrachten. Unheil und Verwüstung hat sie mehrmals über den Erdkreis gebracht. Hirtenvölker dieser Steppe, die Awaren, Mongolen, Alanen und Oghusen, haben die Welt erschüttert. Wenn in dem Lauf der Jahrhunderte frühe Geisteskultur gleich dem erquickenden Sonnenlicht von Osten nach Westen gewandert ist, so haben späterhin in derselben Richtung Barbarei und sittliche Rohheit Europa nebelartig zu überziehen gedroht. Ein brauner Hirtenstamm, die Xiongnu, bewohnte in ledernen Zelten die hohe Steppe von Gobi. Ungestüm brach er hervor aus dem östlichen Teil von Hinterasien und erschien plötzlich, so geht die dunkle Sage, als hunnische Kriegsschar erst an der Wolga, dann in Pannonien, dann an der Loire und an den Ufern des Po, die schön bepflanzten Fluren verheerend, wo die bildende Menschheit Denkmal auf Denkmal gehäuft hat. So wehte aus den mongolischen Wüsten ein verpesteter Windhauch, der auf cisalpinischem Boden die zarte, lang gepflegte Blüte der Kunst erstickte. Auch wenn die staatlich umsorgten Expeditionsteilnehmer keine Angst mehr vor Hunnenüberfällen haben mussten, so war die straff organisierte Kutschfahrt in den Osten des russischen Riesenreiches doch alles andere als eine Vergnügungsreise. Auch 200 Jahre später muss man sagen, es war eine sehr riskante Angelegenheit. Und man muss ja bedenken, dass Humboldt immerhin schon 60 Jahre alt war. Es gab ja immer wieder Zwischenfälle, beispielsweise wenn das Rad brach, wenn es zu einem Radbruch kam und wie etwa auf der Heimreise und die Kutsche in den Fluss stürzte oder die sibirische Strecke, die gefährdet war durch den Ausbruch der sibirischen Pest, wo sie dann in gewisser Weise in Quarantäne reisen mussten. Also es war eine bei aller logistischer Absicherung doch eine riskante und ungemein anstrengende Reise, wo man im Nachhinein immer noch nicht versteht, wie dieser Mann das gemacht hat. Wie es Humboldt auf der Reise erging, ist in den Aufzeichnungen von Gustav Rose und in den Briefen, die Humboldt während der Expedition schrieb, überliefert. Du wirst beim Lesen dieser Zeilen kein anderes Interesse finden, als das zu hören, dass der wissenschaftliche Zweck meiner Reise über meine Erwartung erreicht wurde, dass ungeachtet der Strapazen und der weiten Strecken, die wir durchmaßen, meine Gesundheit gut ist, dass ich mit Geduld und Mut ausdauere, dass ich große Ursache habe, mit meinen Gefährten Herrn Rose und Herrn Ehrenberg sehr zufrieden zu sein und dass wir, beladen mit geologischen, botanischen und zoologischen Sammlungen vom Ural, Altai, Ob, Irtisch und aus Orenburg, gegen Ende November nach Berlin zurückzukehren hoffen. Ich vermöchte es nicht, alle die Maßregeln freundlicher Fürsorge aufzuzählen, welche die russische Regierung ergriff, um den Zweck unseres Ausflugs zu erleichtern. Wir reisen in drei Wagen, geführt von einem Oberbeamten der Bergwerke unter Vorauseilung eines Kuriers der Krone. Wir bedürfen manchmal 30 bis 40 Pferde auf jeder Station. Und Tag und Nacht werden die Wechsel mit der größten Ordnung besorgt. Ich kann alles dies nicht als Zeichen persönlichen Wohlwollens und Achtung betrachten. Es ist eine den Wissenschaften dargebrachte öffentliche Huldigung, eine edle Freigebigkeit entfaltet zugunsten der Fortschritte der neueren Zivilisation. Ende Dezember 1829 kehrte Humboldt nach Berlin zurück. Die Russland-Expedition war seine letzte große Reise. Zwar war er auch danach noch in Europa unterwegs und fuhr allein 8-mal nach Paris, aber seine verbleibenden Lebensjahre widmete er vor allem seinem wissenschaftlichen Werk. Der Ertrag seiner Reisen war so groß, dass er trotz des hohen Alters, das er erreichte, sein wichtigstes Buch, den Kosmos, nicht vollenden konnte. In seinem Roman »Die Vermessung der Welt« lässt Daniel Kehlmann den Russlandreisenden Humboldt auf eine Frage von Gustav Rose über das Sterben nachdenken. »Einfach verschwinden. Am Höhepunkt des Lebens aufs Kaspische Meer fahren und nie zurückkommen. Eins werden mit der Weite. Endgültig verschwinden in Landschaften, von denen man als Kind geträumt hat.« Alexander von Humboldts Unbekannter Kosmos. Kapitel 2. Humboldts Expeditionen nach Amerika und Asien. Feature von Hans Sarkowitsch. Es sprachen Birgitta Asheuer, Friederike Ott, Moritz Bliquet, Reinhard von Stolzmann und als Alexander von Humboldt Ulrich Nöten. Ton und Technik Roland Grosch, Melanie Inden, Ursula Potyra und Mike Weißzack. Regie Leonhard Koppelmann. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2019. Redaktion Dorothee Meyer-Kabig. Mehr Reportagen, Dokumentationen und Features gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.